Gut, zweite Stunde. Bisschen lauter. Zweite Stunde. Heute Abend zweite Stunde. Halleluja. Sucht euch einen Platz. Passt. Halleluja. Geht's euch gut? Ja. Halleluja. Wie heißt es so schön? Öffne deinen Mund und ich will ihn füllen. Also mach mal ah. Amen. Er möchte dich füllen mit seinem Wort. Er möchte dich füllen mit seinem Geist. Er möchte dich füllen mit seiner Kraft. Darum geht's. Er möchte dich füllen mit Offenbarungserkenntnis. Er möchte dich füllen mit geistlicher Kraft und Weisheit, die Offenbarung, die du empfängst, umzusetzen. Weil darum wird es heute Abend auch ein bisschen gehen. In dieser Stunde, ich habe die letzten Male, ist ja schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal gelehrt habe in der Glory Life Schule, aber ich war ja bei dem Thema des Herz Gottes. Wir haben gesprochen auch über das Herz Gottes für die Verlorenen. Und ich werde auch bei dem Thema weitermachen. Aber ich habe auf dem Herzen parallel ein weiteres Thema anzufangen. Also ein Thema, von dem ich auch glaube, dass es sehr wichtig ist und von dem ich vor allen Dingen glaube, dass Gott es in unserer Mitte aktivieren will. Ja? Und so werde ich einfach dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder zurückkommen auf das Thema Herz Gottes. Aber heute Abend möchte ich ein anderes Thema beginnen und auch aktivieren in eurer Mitte. Und zwar deswegen, weil ich glaube, dass es ein Schlüssel dafür ist, dass dieses Herrlichkeitsleben, für das wir ja bestimmt sind, und über das ich ja schon viel gelehrt und gepredigt habe, auch hier in der Schule, dieses Leben im Geist, ja, das Leben in der Herrlichkeit ist ja im Geist. Amen. Sag mal, die Herrlichkeit Gottes ist im Geist. Das heißt, um die Herrlichkeit Gottes hier auf diese Erde runterzuholen, ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir lernen, auf der Ebene des Geistes, nämlich da, wo Gott zu Hause ist, tatsächlich zu leben. Das heißt, uns auszurichten, wie ich ganz am Anfang heute auch gesagt habe, auf das, was droben ist, ja? Nicht auf das, was auf der Erde ist. Als Söhne Gottes in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, wo Gott sagt, ja, ich möchte mein Haus der größeren Herrlichkeit aufrichten, ist es als Söhne Gottes für uns so wichtig. Und ich sage immer, wenn ich Söhne meine, meine ich immer die Töchter mit, beziehungsweise ich meine nicht die Töchter mit, sondern die Töchter sind eigentlich auch Söhne. So muss man sagen. Ja? Wir sind alle Söhne Gottes in Christus Jesus. Also das nur noch mal am Rand für alle, die vielleicht neu zur Schule dazugekommen sind und sich deswegen wundern. Aber unsere Sache als Söhne Gottes ist es, diese Herrlichkeit hier auf diese Erde zu bringen in dieser Zeit. Das heißt, wie im Himmel, so auf Erden. Amen. Unsere Sache ist es, dieses übernatürliche Leben vorzustellen und auszuleben. Und unsere Sache ist es, tatsächlich diese andere Art zu leben erstmal zu entdecken. Ja, zu entdecken, kennenzulernen und dann aus dieser Dimension heraus hier auf dieser Erde zu leben. Amen. Das Herrlichkeitsleben Gottes ist im Geist und zugleich ist es so, und darüber möchte ich heute Abend ein bisschen sprechen, die Brücke aus der Herrlichkeit Gottes, aus dem Geist und in diese Welt hinein, sodass es konkrete Auswirkungen hat, was wir leben und was wir tun, die Brücke ist tatsächlich deine Seele. Amen. Ist die Brücke. Deine Seele, die aus Verstand, Gefühl und Wille besteht. In erster Linie. Ja? Verstand, Wille, Gefühl. Ist die Seele. Und diese Seele, die, ja, ich sag mal, menschlicher Natur zunächst mal ist, aber diese Seele wird verwandelt in dem Moment, wo du von Neuem geboren bist und lernst, dem Geist die Oberhand zu geben. Das heißt mit anderen Worten, der Geist Gottes möchte diese Welt beeinflussen, aber nicht einfach dadurch, indem er jetzt einfach ein paar Christen hat, die irgendwo in der Herrlichkeit Gottes abschweben, irgendwo im Geist abschweben und sagen, okay, ich bin jetzt nur noch im Geist, Halleluja, alles, was hier auf dieser Welt ist, interessiert mich nicht mehr und ist mir auch egal, was da wird oder was da nicht wird. Ich lebe im Geist. Ich genieße meine Erlösung, ich genieße die Herrlichkeit Gottes, ich lebe im Geist. Also das ist nicht der Ansatz des Evangeliums, sondern der Ansatz des Evangeliums ist, Gott wurde Mensch. Richtig? Er hat sich in Jesus voll und ganz auf den Menschen eingelassen, so wie er ist. Er möchte mit anderen Worten, Gott hat sich festgelegt, kannst du auch sagen, dass er sein Reich oder seine Pläne, seine Ziele, seine Träume für diese Welt verwirklichen möchte, indem er dich als gesamtes menschliches Wesen gebraucht, also bestehend aus Geist, Seele und Körper. Wenn du die letzten Stunden, den letzten Monat und so weiter gut aufgepasst hast, dann weißt du, dass es auf die richtige Ordnung ankommt. Der Geist muss dominieren, dann kommt die Seele, dann kommt der Körper. Es kommt auf die richtige Ordnung an. Es kommt darauf an, dass du lernst, aus dem Geist zu leben und dass du lernst, aus dem Geist die Dinge, die Impulse und die Dinge Gottes zu empfangen. Und dann geht es aber auch darum, dass du durch oder über das, den Kanal deiner Seele diese Dinge, die du empfängst, hier in diese Welt hinein weitergibst. Amen. Also der Weg, einfach nur irgendwo in die Herrlichkeit abzuschweben, zu sagen, ich bin dann mal weg und jetzt interessiert mich nicht mehr, was hier auf der Welt ist, hat mit Christentum tatsächlich, so krass muss man sagen, gar nichts zu tun, sondern ist eigentlich Buddhismus oder fernöstlicher Ansatz. Ja, da geht's darum, einfach immer mehr dieser Welt zu entrücken und immer mehr irgendwo abzuschweben und möglichst keine Berührungspunkte mehr zu haben am Ende. Und dann gehst du irgendwann mal ins geistliche Nirvana ein und dann hast du es geschafft. Ja. Aber wir gehen nicht ins geistliche Nirvana ein, Amen, sondern wir gehen in den Himmel ein eines Tages. Und der Himmel ist ein sehr realer Ort, an dem sehr reale Dinge passieren. Und Jesus hat gebetet, dass sein Reich oder das Reich Gottes kommen soll, so wie im Himmel, so auf Erden. Das heißt, der Himmel, das, was im Himmel ist, und wenn du zum Beispiel Leuten wie Cat Carroll oder so zuhörst, dann hörst du ja, was im Himmel alles so abgeht und was es alles gibt und wie spannend das alles ist und wie Action und so weiter und so fort. Also der Himmel ist ja nicht ein Ort, an dem einfach alle Leute nur irgendwie die ganze Zeit da sitzen und sagen om oder so irgendwas, ja, sondern da ist ja Leben, Amen. Und dieses Leben soll hier auf dieser Erde Realität werden. Und der Kanal dafür bist du, und zwar als Geist, Seele und Leibwesen. Es geht los mit deinem Geist, der von neuem geboren wird, und es geht über deine Seele, über deinen Körper hier in diese Welt hinein. Amen. Sag mal, ich bin die Brücke. Ja, du bist die Brücke für Gott in diese Welt hinein. Das ist das, letztendlich kannst du auch so sagen, das ist letztendlich das, was das Christentum von jeder anderen Religion unterscheidet. Ja, weil es gibt keine Religion, in der Gott Mensch wurde. Es gibt keine Religion, in der Gott sich vollständig auf den Menschen eingelassen hat und in der Gott sich letztendlich sogar festgelegt hat, im neuen Bund jedenfalls, sich festgelegt hat, dass er ohne menschliches Mitwirken letztendlich gar nichts wirklich tut. Außer letztendlich dann irgendwann die eschatologischen Endzeitereignisse, die einfach dann passieren werden und die einfach Gott machen wird, wie die Wiederkunft Jesu und so weiter. Da haben wir nichts mit zu tun, ja, sondern das Tag und Stunde kennt niemand, der Vater im Himmel weiß es. Trotzdem sagt sogar da das Wort Gottes, dass wir den Tag, das ist eine interessante Stelle im zweiten Petrusbrief, dass wir den Tag der Wiederkunft Jesu sogar beschleunigen können. Das heißt, irgendwie hat es doch wieder was mit uns zu tun. Ja, also immer wenn du das siehst im ganzen Neuen Testament, letztendlich, du kannst immer wieder sehen, Gott hat sich abhängig gemacht von uns als Menschen, um seine Pläne zu verwirklichen. Ja, vor einigen Jahren hatte ich dieses starke Erlebnis, wo ich zwischen zwei Wundergottesdiensten im Hotel war und an meinem Bett gekniet habe und plötzlich sah ich Jesus auf der anderen Seite des Bettes und er schaute mich an und hat einfach nur drei Worte zu mir gesagt, und zwar: erkenne meine Menschlichkeit. Das war interessant, weißt du, und dieser Satz alleine hat so eine große Tiefe, dass ich bis heute noch nicht am Ende bin, das alles zu erfassen, was es bedeutet, weil das ist tatsächlich der ganze Kern des Evangeliums. Gott wurde Mensch, damit wir als, oder Gott wurde Menschensohn, kannst du auch sagen, damit wir als Menschen Gottes Söhne werden könnten. Gott hat sich auf die menschliche Natur eingelassen, um uns zu nehmen und uns letztendlich, du könntest auch sagen, zu vergöttlichen. Ja? Nicht, dass du Gott wirst, aber du wirst vergöttlicht durch Jesus, indem er in dich einzieht und du Gottes Kind, Gottes Sohn wirst durch ihn. Und trotzdem behältst du aber noch deine menschliche Seele, Verstand, Wille, Gefühl, und Gott gebraucht das sogar. Verstehst du? Gott tut es nicht einfach weg, deine menschlichen Fähigkeiten einfach weg, sondern er möchte sie benutzen. Deswegen sagt er zum Beispiel in Philipper 2, Vers 13, er ist es, der in uns bewirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen. Gott möchte nichts durch dein Leben wirklich tun, ohne deine Seele zu gebrauchen. Das heißt, er macht auch nichts, ohne dein Wollen zu gebrauchen. Amen. Manchmal haben ja Christen so ganz furchtbare Vorstellungen und sagen, okay, Gott will ganz sicher irgendwas ganz Furchtbares von mir, meine Berufung. Ja, ich hasse die Kälte, aber er will natürlich, dass ich nach Sibirien gehe und dort missioniere. Oder du hast die Hitze und natürlich will er, dass du nach Afrika gehst oder was auch immer. Du hast es, egal was, jedenfalls auf jeden Fall. Manche haben diese Vorstellung, Gott will immer irgendwas Schreckliches von uns, was wir gar nicht wollen. Aber das Wort sagt, er bewirkt in uns das Wollen und als auch das Vollbringen. Gott kann natürlich dein Wollen verändern. Ist auch kein Problem. Ja? Denk an Joshua Mills, unseren Freund zum Beispiel, der immer zu Gott gesagt hat, okay, weil er die Wärme so liebt, hat gesagt, okay, ja, du kannst mich überall hinsenden, nur bitte nicht in die Arktis. Und dann hat Gott so lange an ihm gearbeitet, bis er in die Arktis wollte. Und dann hat er vielleicht sogar die stärkste Erweckung, die er bisher erlebt hat in seinem Leben, hat er in der Arktis erlebt. Ja? Preis den Herrn. Wir haben schon einige interessante Zeugnisse da gehört, was da schon damals alles passiert ist. Ja, aber Gott hat sein Wollen verändert, verstehst du? Gott wirkt durch diese Substanz deiner Seele. Er bringt dich auf den Weg, das zu wollen, was auch sein Wille ist. Warum? Weil er dich mit einbeziehen möchte. Was hat er denn von jemand, der irgendwo hinläuft und die ganze Zeit eigentlich innerlich sagt, hier will ich nicht sein, hier will ich nicht sein, hier will ich nicht sein und eigentlich ständig in Rebellion lebt, ja? Und aber sagt, naja gut, was der Herr halt will, mach ich's. Nein, Gott wird in dir, verstehst du, wenn er dich zu was berufen hat, dann wird er in dir auch das Wollen in diese Richtung bewirken. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, er bewirkt das Wollen in dir. Und deshalb, weil das so ist, möchte ich heute Abend beginnen, über ein Thema zu sprechen, das dich aktivieren wird und dir dabei helfen wird, tatsächlich dieses Herrlichkeitsleben, diese Substanz des Herrlichkeitslebens hier auf dieser Erde in konkrete Resultate für das Reich Gottes umzusetzen. Amen. Weil darum geht's. Was hat Jesus gesagt? Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Amen. Und diese Frucht ist nicht immer eine Frucht, die man nicht sehen kann. Ich meine, es gibt Früchte des Geistes, die kann man nicht sehen. Verstehst du? Liebe, Freude, also kann man schon auch sehen. Ja. Ist auch falsch ausgedrückt zu sagen, die kann man nicht sehen. Aber zunächst mal sagst du, ja gut, Liebe, was ist Liebe? Ja? Freude, was ist Freude? Und trotzdem sind es konkrete Dinge, die auch sichtbar werden natürlich. Aber es wird noch konkreter. Du hast vorher gehört von Tobias über Wesley, über Whitfield und so weiter, was sie bewirkt haben mit ihrem Leben hier auf der Erde. Das war ja ganz konkrete Resultate, ne? Insbesondere wenn du jetzt Wesley nimmst, ne, der konkret Dinge gebaut hat, der diese ganze Denomination hinterlassen hat, die man heute den Methodismus nennt. Ja, heute ist natürlich der Methodismus nicht mehr das, was er zur Zeit von Wesley war, aber also preis den Herrn, es möge immer anders, immer mehr wieder anders werden, aber er hat das begründet, ja? Er hat das in Existenz gerufen, er hat das aktiviert, ja? Durch ihn ist es hervorgekommen. Das heißt, es ist konkret sichtbar. Amen. Dein Glaube ist darauf angelegt, das Wort sagt ja, dass wir den gleich kostbaren Glauben empfangen haben, 2. Petrus 1,1, wie Jesus. Und dein Glaube ist tatsächlich darauf angelegt, weil es der gleich kostbare Glaube ist wie Jesus, ist dein Glaube darauf angelegt, auch konkrete oder mit konkreten Dingen zu arbeiten. Ja, Hebräer 11, Vers 1 heißt es, der Glaube aber ist eine Gewissheit von Dingen, die man nicht sieht, ein Überführtsein oder ein Überführtsein von, wie heißt es, der Glaube ist eine Substanz, Moment. Nicht, dass du ihn anhörst. Der Glaube, so muss ich sagen. Der Glaube ist eine Besitzurkunde. Genau, das ist das erste Wort, das da steht. Dann kommt es mit den Dingen. Der Glaube ist eine Besitzurkunde dessen, was man hofft, eine Gewissheit von Dingen, die man nicht sieht. Eine Besitzurkunde ist immer für etwas Konkretes, richtig? Oder? Besitzurkunde kann sich sagen, oh, ich habe eine Besitzurkunde, aber ich weiß nicht so genau, was ich besitze. Wenn du eine Besitzurkunde hast, dann weißt du, was du besitzt, weil es steht nämlich da drauf. Und es ist konkret. Und der Glaube, sagt das Wort, ist eine Besitzurkunde dessen, was man hofft. Eine Gewissheit von Dingen, die man nicht sieht. Das heißt, es geht um konkrete Dinge, auf die dein Glaube gerichtet ist, konkrete Resultate. Die Art des Glaubens, die du hast, ist auf konkrete Resultate angelegt. Und deshalb hat Gott in deine Seele eine Fähigkeit hineingelegt, die er gewaltig benutzen möchte und aktivieren möchte, immer wieder neu aktivieren möchte und immer wieder neu anfachen möchte und immer wieder neu benutzen möchte. Und diese Fähigkeit ist die Fähigkeit, mit ihm und aus ihm heraus zu träumen, Vision zu haben, Ziele zu haben, Dinge zu sehen, die er durch dein Leben bewirken möchte. Er möchte, dass du konkrete Vorstellungen hast, was deine Bestimmung angeht. Weißt du, jeder Einzelne von uns hat eine einzigartige, außergewöhnliche Bestimmung. Niemand von uns ist einfach 0815. Amen. Und niemand von uns ist einfach irgendwie dazu bestimmt, irgendwie nur so ein Mitläufer zu sein. Sondern jeder von uns ist in seiner Bestimmung und in seiner Berufung von Gott her einzigartig. Richtig? Ich habe da ein Zitat von T.L. Osborne. Der sagt es so, der sagt, bevor du geboren wurdest, existiertest du in seinen Gedanken, in seinem Plan. Er wusste, dass dich die Welt jetzt in dieser Zeit braucht. Weißt du, es ist auch kein Zufall, dass du nicht zur Zeit Whitfields oder Wesleys gelebt hast, sondern jetzt. Weil er braucht dich jetzt in dieser Zeit, so wie du jetzt bist. Du bist auch immer ein Stück weit ein Kind deiner Zeit, in Anführungszeichen. Das heißt, du bist geprägt auch von deiner Umwelt ein Stück weit. Und Gott möchte dich deswegen genau für diese Umwelt gebrauchen. Würde man heute einen John Wesley aus dem 18. Jahrhundert hierher holen, würde der total versagen. Weil das würde niemand annehmen können. Würde man uns heute ins 18. Jahrhundert transportieren und wir würden dort ankommen, wie wir drauf sind, dann würden die alle schreien davonlaufen. Ja? Verstehst du? Es ist eine einzigartige Bestimmung für eine einzigartige Zeit an einem einzigartigen Ort, die Gott dir gegeben hat. Ja, bevor du geboren wurdest, existiertest du in seinen Gedanken, in seinem Plan. Er wusste, dass die Welt dich jetzt in dieser Zeit braucht. Er plante dich für eine besondere Aufgabe, die niemand außer dir hier auf Erden erfüllen kann. Denn niemand kann das tun, was du hier auf Erden tun sollst. Amen. Halleluja. Sag mal zu deinem Nachbarn, ohne dich fehlt hier was. Mit anderen Worten, du könntest auch sagen, Gott hat einen Traum für dein Leben. Dieser Traum steht im Herzen Gottes bereits fest, bevor du überhaupt hier auf diese Erde kommst. Und manche, die in den Himmel schon gegangen sind, in den Himmel entrückt wurden, haben ja auch die Bücher gesehen, die also Bücher unseres Lebens, ja, nicht das Buch des Lebens, wo die Namen eingeschrieben sind, die alle errettet sind, sondern wirklich Bücher unseres Lebens, wo Gott im Vorhinein bereits aufschreiben hat lassen, was sein Traum für dein Leben ist, was er für dich geplant hat, was er für dich vorhat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100. Amen. Da steht alles drin. Es kommt nur noch darauf an, dass du aus der Verbindung zu diesen Büchern lebst. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du unbedingt in den Himmel entrückt werden musst und da einfach mal in deinem Buch lesen musst, sondern damit meine ich, dass Gott dir die Fähigkeit gegeben hat, aus seinem Geist heraus seine Träume für dein Leben, seine Visionen, seine Ziele für dein Leben aufzunehmen und in deiner Seele konkret zu empfangen und konkret wahrzunehmen. Das heißt mit anderen Worten, Gott hat dir die Fähigkeit gegeben, mit ihm zu träumen. Versteht ihr? Wenn ich sage träumen, meine ich damit jetzt nicht einfach nur, ja okay, du hast nachts Träume. Das ist auch eine Fähigkeit, aber das ist nur ein kleiner Teil. Die Vision Gottes für dein Leben muss nicht unbedingt durch einen Nachttraum zu dir kommen. Gott hat dir die Fähigkeit gegeben, Dinge in deinem Herzen zu bewegen, zu erkennen erstens, was er in dich hineingelegt hat, dann es in deinem Herzen zu bewegen und dann darauf zuzugehen, bis es verwirklicht ist. Und das, was du da auf dem Weg sozusagen brauchst, ist einfach nur eben genau dieser Glaube, von dem wir vorher gesprochen haben, weil der Glaube ist eine Besitzurkunde von konkreten Dingen. Amen. Gott hat konkrete Dinge für dein Leben vor. Und deswegen hat er konkrete Besitzurkunden, die durch Glauben abgerufen werden. Amen. Wenn wir von göttlichen Träumen sprechen, dann sprechen wir also nicht einfach nur von irgendwie von Träumereien, Verstehst du? Im Sinne von, oh ja, ich träume halt so, damit ich einfach die Welt um mich herum nicht mehr so mitbekommen muss. Ich weiß noch zum Beispiel, als ich selber Kind war, so mit 10, 12, da war ich ein absoluter Tagträumer. Das war eine Flucht von meiner Seele. Ja? Die ist einfach geflohen, der irdischen Realität entflohen. Und hat einfach, ich konnte stundenlang mir alle möglichen Dinge ausdenken, was alles eines Tages in meinem Leben passieren wird und so weiter. Es war natürlich vollkommen ungeheiligt, weil ich hatte mit Gott gar nichts zu tun. Ne? Also ich erzählte das jetzt nicht, was ich da alles für Träume hatte. Ja. Aber die Fähigkeit zu träumen, die war angelegt. Aber ich rede dir nicht von irgendwelchen Tagträumereien, die sowieso nie Realität werden. Sondern wenn ich von göttlichen Träumen spreche, dann spreche ich von konkreten Besitzurkunden, die Gott im Geist für dich vorbereitet hat und die er möchte, dass du sie abrufst, sodass sie in deiner Seele Gestalt gewinnen und sodass du wiederum deinen Glauben einsetzen kannst, damit diese Träume zustande kommen. Amen. Und das ist eine wesentliche Art und Weise, wie er durch dich die Welt verändern möchte. Wie viele von euch wollen ein übernatürlicher Weltveränderer sein? Schau, die Sache ist ganz einfach. Wenn du keine konkrete Vorstellung davon hast, wie du die Welt verändern möchtest, sollst, darfst, von Gott dazu bestimmt bist, sie zu verändern, dann wirst du wahrscheinlich nicht sehr viel verändern. Amen. Du kannst sagen, okay, ich bin in der Glory Life Schule, jetzt bin ich ein übernatürlicher Weltveränderer und ich werde die Welt übernatürlich verändern. Ich weiß in keiner Weise wie, ich habe keine Ahnung, wie das aussehen soll und so weiter. Weißt du, das ist der Anfang, dass du überhaupt erstmal weißt, dass du ein übernatürlicher Weltveränderer bist. Es ist der Anfang, dass du erkennst, jawohl, ich lebe aus der Herrlichkeit Gottes, jawohl, ich bin einer, der auf das sinnt, was droben ist, ich bin versetzt an himmlische Orte und ich habe diese übernatürliche Gemeinschaft mit Gott. Das ist der Anfang, dass zu erkennen, aber dann möchte Gott tatsächlich auch, dass es konkret in deinem Leben Auswirkungen hat. Amen. Weil sonst wärst du Buddhist. Das bist du aber nicht. Oder was auch immer, Guru-Anhänger oder sonst irgendwas, ja? Wo du einfach, oder du transzendentale Meditation, bis du über dem Boden schwebst. So lange meditieren, bis du über dem Boden schwebst. Also das Ziel Gottes für uns ist nicht, dass wir über dem Boden schweben, sondern das Ziel Gottes ist, dass wir den Himmel auf die Erde bringen. Amen. Und wenn du zwischendurch dabei auch mal als ein Zeichen Gottes über dem Boden schwebst, ist es auch eine schöne Sache. Und da gibt es ja auch viele Zeugnisse in der Kirchengeschichte bis heute. Ne? Bobby Connor zum Beispiel ist auch mal beim Predigen plötzlich 30 Zentimeter über dem Boden geschwebt. Also das ist super. Amen. Sag mal, ich will das. Halleluja. Und das ist ein Zeichen für dein Leben im Geist. Aber dann musst du auch wieder von oben wieder zurück auf diese Erde, um dort etwas zu bewirken. Ja? Von Jesus heißt es, Johannes 3,13 heißt es, keiner ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der Sohn des Menschen hier auf der Erde, der gleichzeitig im Himmel ist. Hinaufgestiegen, hinabgestiegen. Also dieses, weißt du, es ist immer diese Bewegung. Was hat Jakob gesehen? Er hat diese Himmelsleiter gesehen. Was war mit den Engeln Gottes? Sie stiegen auf und nieder. Sie stiegen nicht nur auf und dann nie wieder, sondern sie stiegen auf und nieder. Amen. Das heißt, es ist immer diese Bewegung. Dein christliches Leben bewegt sich eigentlich immer in dieser Auf- und Abbewegung. Kannst du sagen. So war das Leben von Jesus. Er schaute nach oben, er sah es den Vater tun und dann hat es hier unten auf der Erde umgesetzt. Amen. Dann war er unten auf der Erde aktiv. Dann schaut er wieder nach oben. Und dann kam er wieder auf die Erde. Und so ist er immer auf und nieder gestiegen. Sag mal, ich steige auf und nieder. Das ist deine Bestimmung. Das heißt, leben wie Jesus. So wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Leben wie Jesus heißt, auf und nieder zu steigen. Und eine Fähigkeit, die Gott dir gegeben hat, um auf und nieder zu steigen, ist diese Fähigkeit, mit Gott zu träumen. Das heißt, göttliche Träume zu haben. Weißt du, zu träumen oder die Bedeutung auch der Träume ist nicht etwas, was irgendwie esoterisch ist vom Ursprung her oder gar dämonisch oder so, sondern das ist etwas, was göttlich ist und was Gott in dich hineingelegt hat und was er aktivieren möchte für sich. Der entscheidende Punkt ist immer, aus welchem Geist heraus passiert. Ich habe ja erzählt, ich war als Kind selber ein Tagträumer, aber weil ich nicht aus Gott geboren war, waren die Träume entsprechend schräg. Ja, und wenn ich die wirklich verfolgt hätte, naja, weiß ich nicht, was dann geworden wäre. Aber das war einfach ein anderer Geist, verstehst du? Jetzt bist du von Neuem geboren, jetzt träumst du nicht mehr aus deinem menschlichen Geist heraus und du träumst schon gar nicht aus irgendeinem dämonischen Geist heraus oder wirst inspiriert von irgendeinem dämonischen Geist, sondern jetzt träumst du aus dem Geist Gottes heraus. Amen. Und das möchte Gott. Schau, ich fange mal an mit ein paar Beispielen. Ich gebe dir als Beispiel zum Beispiel unseren lieben, guten, bekannten Vater Abraham. Ja? Vater Abraham war der Vater unseres Glaubens, sagt die Bibel. Ja? Er ist also nicht kein Unbedeutender im Alten Testament, sondern das heißt, er ist der Vater unseres Glaubens. Das heißt, er ist unser Glaubensvorbild schlechthin, kannst du sagen, im Alten Testament. Ja? Und wenn wir uns das anschauen, dann stellen wir fest, wenn wir uns das Leben von Abraham anschauen, dann stellen wir fest, dass Gott eigentlich gleich von Anfang an seiner Berufung in Abraham diese Fähigkeit zu träumen aktiviert hat. Wie hat er das gemacht? Schau es dir an. 1. Mose 15,5 zum Beispiel. Ja. Er führte ihn hinaus, also Gott führte Abraham hinaus und sprach, blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Also was ist hier passiert? Einer der Träume Gottes für Abraham war, dass Abraham zum Vater einer großen Menge werden sollte. Richtig? Zum Vater vieler Völker. Und ich habe es neulich schon erwähnt, du bist ein Teil der Erfüllung dieser Vision. Weil zuerst war es das Volk Israel, aber durch den Glauben sind wir alle mit zum Teil dieses Volkes oder dieser Völker, von denen Gott Abraham gesprochen hat, geworden. Ja? Das heißt, wir sind alle die Erfüllung dieser Verheißung. Römer 4, Vers 11 bis 12. Ja? Abraham, der Vater all derer, die glauben. Die Verwirklichung dieses Traumes, den Gott für Abraham hatte, war vom Natürlichen her scheinbar unmöglich. Ja, weil du weißt ja, Sarah war schon zu alt, um überhaupt noch Kinder zu kriegen. Sie hatten immer noch keins. Also wie sollen viele Völker entstehen, wenn noch nicht mal ein einziger Sohn da ist oder Tochter? Ja. Trotzdem hat Gott in Abraham immer wieder diese Fähigkeit zu träumen aktiviert. Ein anderes Mal hat er ihn ans Meer geführt und hat gesagt, schau dir den Sand an. So wie der Sand am Meer, so sollen deine Nachkommen sein. Mit anderen Worten, Gott hat Abraham als sichtbare Symbole Dinge vor Augen geführt, sodass Abraham eine Vorstellung bekommen konnte dessen, was er für ihn geplant hat. Verstehst du? Eine Vorstellung. Weißt du, Gott kann alles benutzen, um zu dir zu sprechen. Gott kann die banalsten Dinge benutzen. Entscheidend ist das Ergebnis. Was war das Ergebnis bei Abraham? Das Ergebnis bei Abraham war, dass ihn diese Vision, das war's ja, diese Vision Gottes, dieser Traum Gottes für sein Leben nicht mehr losgelassen hat. Immer wieder hat Gott ihn drauf gestoßen. Immer wieder, und wenn der Abraham zwischendurch frustriert war und gesagt hat, jetzt wird's nichts mehr, mein Knecht wird mich beerben und nicht mein Sohn und so weiter, dann hat Gott wieder gesagt, hey, schau mal die Sterne. Und hat ihn wieder dran erinnert und hat gesagt, schau mal, das ist mein Traum für dich. Das ist meine Vision für dich. Immer wenn er im Begriff war, es wieder fallen zu lassen, hat Gott ihn wieder dran erinnert. Und er hat diese sichtbaren Dinge benutzt, um in Abraham ein Bild zu entstehen zu lassen, dessen, was seine Berufung war. Ja? Eine andere Stelle war, oder anderer Traum Gottes für Abraham war ja, dass er das Land Kanaan mit seinem Nachkommen besiedeln sollte. Also was hat Gott gemacht? Er hat 1. Mose 13, 14 kannst du es nachlesen. Er sagte zu Abraham, erhebe doch deine Augen und schaue von dem Ort, wo du bist, nach Norden und nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben. Was siehst du? Das ist die Frage. Dir will ich es geben und deine Nachkommen für ewig. Mache dich auf. Und jetzt sagt er noch was Interessantes. Durchwandere das Land. Mit anderen Worten, schau es dir von allen Seiten an. Lass es tief in dich einwirken. Lass es tief in dich eingeprägt werden, was Gott mit dir vorhat. Schau es immer wieder an, solange bis es Realität wird. Amen. Durchwandere das Land seiner Länge nach und seiner Breite nach, denn dir will ich es geben. Und was war die Reaktion von Abraham? Die Reaktion war, er hat gemacht, was Gott gesagt hat. Mit anderen Worten, er hat ihm geglaubt. Die Antwort von Abraham war, okay, hier ist meine Besitzurkunde. Gott hat mir meine Besitzurkunde gegeben. Er hat den Sand am Meer gesehen, er hat gesagt, okay, meine Besitzurkunde. Er hat die Sterne am Himmel gesehen, er hat gesagt, meine Besitzurkunde. Er hat das Land durchwandert und hat gesagt, Gott hat es gesagt, das ganze Land von Norden nach Süden, von Osten nach Westen, alles soll mir gehören, meine Besitzurkunde. Und er hat es nicht mehr von seinem Innersten weichen lassen sozusagen. Er hat es nicht mehr rausnehmen lassen, sich nicht mehr rauben lassen in seinem Innersten, sondern er ist auf diesen Traum durch Glauben zugegangen. Amen. Und was war die Konsequenz? Es wurde erfüllt. Amen. Erst der Isaak und dann, mein Abraham hat eine Weile gelebt, das heißt, er hat auch noch seine Enkel gesehen und so weiter. Und dann, ja, er begann gesät hat er auch, ja, das ist wieder nochmal ein Punkt für sich, aber zu sehen, er begann zu sehen, was Gott ihm verheißen hatte. Wodurch, was hat Gott benutzt? Seine Fähigkeit zu träumen. Du kannst ja sagen, ja gut, Gott hätte ja einfach dem Abraham auch so einfach den Isaak geben können und dann hätte er ihn den Jakob und so weiter und so fort und dann wäre es halt einfach so gekommen. Aber weißt du, das ist eben genau ein Beispiel dafür, dass Dinge halt im Reich Gottes nicht einfach nur so kommen. Amen. Sie kommen nicht einfach nur so durch Zufall oder durch göttliche Prädestination. Ja, das war ja die Lehre von Calvin. Ja, alles ist prädestiniert. Du kannst es gar nicht ändern. Entweder du bist dabei oder du bist nicht dabei. Gott hat es geplant oder er hat es nicht geplant. Kannst du nichts dran ändern? Nein, das ist eine Irrlehre. Das steht so nicht in der Bibel, sondern du kannst die ganze Bibel durch, kannst du sehen, dass Gott immer die menschliche Seele, den Menschen gebraucht hat, um seine Pläne zu verwirklichen. Gott wollte, dass Abraham ein Träumer würde. Ich weiß nicht, ob er von Natur aus ein Träumer war. Keine Ahnung, aber mit Gott wurde er zu einem. Amen. Und seine Nachkommen genauso. Wenn du dir Jakob anschaust, bei Jakob wieder genau das Gleiche. Als er diese Himmelsleiter sieht, ja, vorher habe ich es erwähnt, hat Gott ihm wieder dieses Versprechen gegeben, hat wieder gesagt, dieses ganze Land gehört dir und ich will es deinem Nachkommen geben, für ewig und so weiter. Hat diese Vision wieder weiter leben lassen, hat wieder diese Vision reingelegt, er hat wieder die Fähigkeit von Jakob in dem Fall gebraucht, zu träumen. In dem Fall hat Jakob sogar tatsächlich einen nächtlichen Traum gehabt, da war es sogar tatsächlich ein Nachttraum. Aber letztendlich ist die Frage, wie du zu deinem Traum kommst, letztendlich zweitrangig. Ich weiß noch vor 25 Jahren, glaube ich, das muss es schon her sein, ganz am Anfang, da war ich noch nicht Pastor, ganz am Anfang meines geistlichen Lebens sozusagen oder Dienstes, da wusste ich schon, dass ich berufen bin zum Vollzeitdienst und so weiter, aber ich wusste noch nicht so genau. Und dann weiß ich noch, da saß ich einmal in dem Gottesdienst und dann hat Gott zu mir gesprochen plötzlich und sagt, schau mal die Knöpfe, da war vor mir war irgendwie so ein Pult von, also da war die Technik irgendwie, die war nicht, weil ich war nicht an der Technik, aber preis den Herrn, aber es wäre wahrscheinlich nichts geworden, aber jemand war nicht weit von mir entfernt an so einem Pult, an so einem Gerät irgendwas, ich weiß nicht was, war ein Mischpult oder sowas beschäftigt und da waren so Knöpfe, so runde Knöpfe, ja. Und dann sagt Gott zu mir, schau dir die Knöpfe an und dann sagt er, zähl mal die Knöpfe. Das war interessant, sagt, zähl mal die Knöpfe. Und dann sagt er, schau, so viele Gemeinden möchte ich durch dich gründen. Damals dachte ich, wow, Hammer, hier nur keine einzige gegründet. Aber ich dachte, wow, ich weiß nicht mehr genau, wie viele es waren. Es waren jetzt nicht tausende Knöpfe. Also nicht, dass du denkst, ich glaube, es waren 14 Knöpfe oder so damals. Okay, aber das war halt die erste Stufe, die er mir gezeigt hat. Aber damals habe ich eine Sicht bekommen plötzlich. Da dachte ich, wow, der Hammer. Durch Knöpfe zählen. Ich sag so, wo steht das in der Bibel? Damals gab es noch keine Knöpfe. Damals hat er den Sand verwendet, die Sterne verwendet. Verstehst du? Er kann alles verwenden. Weißt du schaust herum und in dir wird diese Fähigkeit zu träumen entwickelt. Du streckst dich aus. Ich weiß noch damals, ich habe mich einfach innerlich nach Gott ausgestreckt. Ich habe einfach gesagt, Herr, was möchtest du tun mit mir? Ich war damals noch nicht so ganz orientiert. Ich habe einfach geschrien, Herr, was möchtest du tun mit mir? Und er sagte, ja, schau dir die Knöpfe an. Zähl die Knöpfe. Mitten im Gottesdienst hat wahrscheinlich einer gepredigt vorne. Habe ich einfach Knöpfe gezählt, stell dir mal das vor. Unglaublich, ne? Deswegen, es kommt nicht darauf an, wie der Traum in dein Leben kommt, sondern es kommt darauf an, dass der Traum in dein Leben kommt. Es kommt darauf an, dass du lernst, mit Gott zu träumen, dass du dass diese Fähigkeit in dir aktiviert wird. Wenn du dir die Bibel anschaust, die Bibel ist voll von Männern und Frauen, die Gott gebraucht hat. Und wenn du es dir anschaust, er hat ihnen immer vorher diesen Traum in ihr Herz hineingelegt. Ja? Wenn du, Jakob habe ich dir als Beispiel gegeben. Ja? Nimm Josef, das ist ganz offensichtlich, da heißt er sogar Josef der Träumer. Ja? Also das ist ja klar, der hat ja wirklich geträumt. Ja? Also sogar körperlich geträumt, also nachts geträumt. Und Gott hat das gebraucht, um ihn vorzubereiten. Man könnte fast sagen, bei Josef war es eigentlich fast so, der hat sich eigentlich in seine Endposition hineingeträumt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Das Letzte, was er dann noch hatte, um dann wirklich die rechte Hand des Pharaos zu werden, war dann die Traumdeutung in dem Fall. Ja. Die Traumdeutung von Pharao, ja, da hat er nicht selber geträumt, aber es hatte immer mit Träumen zu tun bei Josef. Ja. Also es war immer, am Anfang hat er selber seine Berufung geträumt und so mit der Familie und dann nachher hat er Träume gedeutet. Also es ging immer um Träume. Ja. Oder dann geht es weiter, nimm jemand wie sagen wir mal, wen nehmen wir denn noch? Halleluja, dass du das siehst. Mose ist interessant. Weißt du, Mose hatte keinen Nachttraum. Aber was war bei Mose? Mose wurde so lange von Gott traktiert, kannst du fast sagen, bis es ihn nicht mehr losgelassen hat. Ich muss das Volk aus Ägypten rausführen. Gott hat immer seine Mittel und Wege, wie er seinen Traum in dich hineinlegt. Bei Mose war es diese Stimme am Dornbusch zum Beispiel, die er gebraucht hat. Ja, was auch, aber Mose wollte ja trotzdem nicht reagieren, verstehst du? Also manche sagen, ja, wenn ich nur eine hörbare Stimme hören würde, was Gott für mich geplant hat, dann wüsste ich auch, was der Traum Gottes für mein Leben ist. Aber ich sagte, Mose hat eine hörbare Stimme Gottes gehört und wollte es trotzdem nicht glauben. Und hat trotzdem alle möglichen Ausreden gehabt und hat gesagt, nee, mache ich nicht. Zuerst hat er noch gesagt, ich bin zu jung oder ich kann nicht reden. Und zum Schluss hat er noch gesagt, sende du doch, wen du willst. Ja, bis dann Gott sauer geworden ist und gesagt, jetzt reicht's. Also Gott hat einfach nicht locker gelassen, bis Mose diesen Traum angenommen hatte. Und dann kannst du sehen, dann war er getrieben davon. Dann ist er nicht mehr zurückgegangen. Dann wusste er, jawohl, ich muss das Volk Israel aus Ägypten rausführen. Und egal, was der Pharao an Widerstand geleistet hat, egal wie bockig der Pharao war, Mose ist einfach dran geblieben. Warum? Weil er von diesem Traum getrieben wurde. Weil er nicht mehr anders konnte. Weißt du, es gibt einen bestimmten Punkt, wo du zu weit gegangen bist im Traum Gottes für dein Leben, als dass du nochmal zurück könntest. Halleluja. Preist den Herrn, wenn du zu diesem Punkt gekommen bist, bist du in einem guten Punkt. Amen. Und selbst dann, wenn vor dir das Meer ist und hinter dir der Pharao. Sehr guter Punkt. Super Punkt. Halleluja. Was hat Gott zu Mose gesagt? Was schreist du herum? Streck deine Hand aus und geh einfach weiter in die Richtung, für die ich dich bestimmt habe. Weißt du, jeder von uns ist von Gott geführt, wenn er von neuem geboren ist. Das musst du dir immer vor Augen halten. Römer 8, Vers 14 heißt es, so viele durch den Geist Gottes geleitet sind, die sind Söhne Gottes. Das heißt, du kannst gar nicht ein Sohn Gottes sein, ohne von Gott geführt zu sein. Ich sage immer so, das habe ich jetzt in Hamburg gesagt letzten Sonntag, wenn du nicht von Gott geführt bist momentan, dann bist du definitiv überführt. Also du bist immer entweder geführt oder überführt bei Gott. Überführt heißt, du bist überführt, dass du irgendwo auf dem Holzweg bist. Das heißt, dann gibt's eine Überführung in dir. Ja, dann gibt's ständig etwas, wo Gott dir ständig deutlich macht, hey. Weißt du, da kratzt es dann ständig innerlich. Das ist die Überführung des Heiligen Geistes. Ja? Die Überführung des Heiligen Geistes ist nicht die Verunsicherung des Heiligen Geistes. Das muss man unterscheiden. Der Heilige Geist verunsichert dich nämlich nie. Der Verunsicherer ist der andere. Amen, ist der Teufel. Man nennt ihn auch den Verkläger, den Lügner, den Durcheinanderbringer und so weiter. Das ist der Verunsicherer. Wenn du nicht überführt bist vom Heiligen Geist, dann kannst du davon ausgehen, dass du geführt bist von Gott. Das heißt, du bist da, wo du jetzt bist, weil du von Gott geführt worden bist. Wenn du schon eine Weile von neuem geboren bist. Amen. Du bist da, wo du jetzt bist, weil du von Gott geführt worden bist. Nicht deswegen, weil du irgendwie alles falsch gemacht hast. Sondern du bist da, weil du von Gott geführt worden bist. Und wenn du von Gott geführt worden bist, bis dahin, wo du jetzt hingekommen bist, dann kannst du davon ausgehen, dass Gott dich auch weiterführt. Richtig? Und dann kannst du davon ausgehen, dass die Richtung grundsätzlich stimmt. Es sei denn, er überführt dich. Amen. Und dann gibt es für dich keinen Grund, eine Sekunde auch nur zu zweifeln, dass die Anweisung Gottes für dich einfach heißt, geh weiter. So wie bei Mose. Weißt du, Mose hat nicht Gott hat nicht zu Mose gesagt, okay, das Meer vor dir, der Pharao hinter dir, also was machst du? Dreh dich um und geh auf den Pharao los. Nein, das wäre die falsche Richtung gewesen. Gott hatte zu Mose gesagt, hey, da geht's lang, Richtung verheißtes Land. Durchs Schilfmeer. Pharao hinter dir ist sowieso uninteressant, du musst sowieso vorwärts gehen. Amen. Also das ist schon mal sehr einfach. Pharao war schon mal uninteressant, das war nicht das Thema. Ja gut, jetzt habe ich noch das Schilfmeer vor mir. Na gut, streck deinen Stab aus. Mit anderen Worten, setz deinen Glauben ein. Amen. Und geh einfach weiter. Gott möchte, dass du ein Träumer bist. Und zwar nicht im Sinne von Träumerei, sondern Gott möchte, dass du durchdrungen bist vom Traum Gottes für dein Leben. Amen. Was auch immer der Traum Gottes für dein Leben ist, und er ist individuell, er ist einzigartig, aber Gott wird nicht seine Träume für dein Leben zustande bringen, ohne dich daran zu beteiligen. Mit anderen Worten, ohne dass du das Wollen verspürst, sodass auch das Vollbringen hervorkommen kann. Amen. Er möchte unterschiedliche Dinge gebrauchen, um in dir seinen Traum zu aktivieren. Das nächste Mal werde ich dir noch ein paar Beispiele geben, auch von Leuten aus dem Neuen Testament, wo es auch nicht anders war. Altes und Neues Testament, egal wo auch immer du schaust. Gott hat immer seine Vision im Alten Testament Diener, im Neuen Testament in seine Söhne hineingelegt, um Dinge hier auf dieser Erde zu verändern. Und er hat nichts verändert auf dieser Welt, es sei denn durch Visionen, die er Menschen gegeben hat. Und er wird in deinem Leben wirken auf genau die gleiche Weise. Und er hat diese Fähigkeit zu träumen in dich hineingelegt. Du bist ja der Traum Gottes. Ein Traum Gottes. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist einfach der Traum. Halleluja. Also, was tun wir heute Abend? Jetzt schauen wir von der Zeit her. Was tun wir heute Abend? Gott möchte heute Abend damit neu beginnen, in dir diese Fähigkeit mit ihm zu träumen anzufachen. Er möchte dir erstmal diese Gewissheit hineinlegen, hey, du bist geführt vom Heiligen Geist. Er macht nichts aus Zufall in deinem Leben. Du bist nicht da, wo du jetzt bist, einfach aus Zufall. Du bist nicht da, wo du jetzt bist, einfach weil irgendwas schiefgelaufen ist oder sonst irgendwas, sondern du bist da, wo du jetzt bist, weil er genau von dem Punkt aus, wo du jetzt bist, einen Traum hat für dein Leben. Amen. Weißt du, und du musst dir auch nicht Gedanken machen und sagen, ja, ich hatte vor 25 Jahren einen Traum, aber der ist irgendwie nie zustande gekommen. Hey, vergiss es, träum wieder neu. Amen. Und es kann durchaus sein, dass der Traum, den du vor 25 Jahren hattest, wieder entfacht wird. Durchaus. Weil wenn der von Gott war, dann wird er wieder hochkommen, wenn er noch nicht erfüllt ist. Ganz einfach. Aber entscheidend ist, dass du dich immer wieder neu darauf einlässt, mit Gott zu träumen. Weißt du, im Leben vom Abraham zum Beispiel sind Dinge passiert, die ihn an Punkte gebracht haben, wo er eigentlich aufhören wollte zu träumen. Wo er eigentlich gesagt hat, hey, jetzt richte ich mich drauf ein. Einmal hat er gesagt, ja, mein Diener wird mich beerben. Ein anderes Mal hat er mir gesagt, hey, dann mache ich halt ein Kind mit der Hagar. Dann habe ich wenigstens irgendeinen Sohn. Also er hat zwischendurch immer mal wieder nach Ersatzlösungen gesucht. Und trotzdem hat Gott ihn immer wieder dahin zurückgeführt. Er hat immer wieder gesagt, hey, Moment mal, ich habe einen Traum für dein Leben. Und er hat immer wieder neu in ihm diese Fähigkeit aktiviert, weil du fragst dich vielleicht, ja, warum kommt es ständig immer wieder das Gleiche da im Leben von Abraham? Weißt du, wenn du mal nachliest, 1. Mose, wie oft Abraham von Gott fast die gleichen Worte wieder neu hört. Warum hört er die gleichen Worte wieder neu? Offensichtlich, damit es ihm nicht aus dem Herzen rausfällt. Amen. Damit offensichtlich, weil es vielleicht überlagert worden ist durch irgendwelche Dinge. Deshalb möchte Gott deine Fähigkeit, wenn du mir heute Abend zuhörst, auch am Video, Gott möchte deine Fähigkeit zu träumen neu aktivieren in uns allen. Er möchte, dass wir träumen. Vielleicht sagst du, ja, ich träume schon die ganze Zeit. Halleluja, preis den Herrn. Dann möchte Gott es nur umso mehr anfachen. Wenn du sagst, oh, ich habe mal geträumt, aber ich träume jetzt gerade nicht mehr, dann möchte er es wieder neu in dir hervorbringen. Und wenn du sagst, ja, ich träume, aber... Ja, so, ich träume schon so ein bisschen, dann möchte ich das verstärken. Er möchte dir größere Klarheit geben. Er möchte, dass es so konkret wie irgend möglich wird in deinem Leben. Er möchte, dass du so konkret wie irgend möglich Dinge siehst. Weißt du, dass du eine Vorstellung hast, wo möchte ich in einem Jahr, wo möchte ich in 2 Jahren, wo möchte ich in 5 Jahren, wo möchte ich in 10 Jahren, vielleicht in 30 Jahren sein. Die Zeiträume, weißt du, die sind immer so eine Sache. Es geht nicht darum, dass Gott dir genau taktet, verstehst du, mit den Zeiträumen. Aber entscheidend ist schon mal, dass du siehst überhaupt. Vielleicht denkst du, okay, das passiert in 2 Jahren und nachher passiert es erst in 10 Jahren. Macht nichts, Hauptsache es passiert. Vielleicht denkst du bei manchen anderen Dingen, ach, das passiert sicher erst in 30 Jahren und plötzlich stellst du fest, es passiert schon nächstes Jahr. Entscheidend ist, dass du es bewegst. Amen. Entscheidend ist, dass du innerlich darauf zugehst. Entscheidend ist, dass es in dir lebt. Entscheidend ist, dass du träumst mit Gott. Amen. Und das möchte Gott anfachen in uns. Halleluja. Und ich möchte jetzt zum Schluss als erstes für euch alle beten, dass Gott diese Fähigkeit anfacht. Und dann möchte ich euch noch eine kleine Hausaufgabe geben bis zum nächsten Mal, okay? Also stehen wir mal auf zusammen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du diese Welt durch deine Söhne konkret verändern möchtest. Söhne der Herrlichkeit sind übernatürliche Weltveränderer. Diese Schule ist eine Schule für übernatürliche Weltveränderer. Und deine Veränderungen sind konkret. Und deine Veränderungen sind real. Und es sind nicht nur einfach irgendwelche Träumereien, damit wir uns ein bisschen besser fühlen für eine Zeit lang. Und am Ende, naja, kommt es halt nicht oder ist halt doch alles anders oder sonst irgendwie. Sondern du möchtest tatsächlich ganz konkret durch unser Leben dich verherrlichen und ganz konkret Dinge hervorbringen in unserem Leben. Du möchtest die Dinge, die du vor Grundlegung der Welt in deinem Buch über uns aufgeschrieben hast, du möchtest sie in unserem Herzen und damit auch in unserer Seele, in unserem Gefühl, in unserem Verstand und in unserem Willen lebendig machen, Herr. Halleluja. Und so, Vater, heute Abend als allererstes gehe ich an gegen jeden Geist, der Söhne und Töchter vernebelt hat, was ihre Fähigkeit angeht zu träumen, der sie vielleicht frustriert hat, der sie vielleicht entmutigt hat, der sie geschwächt hat, der sie einfach in dieser Entschiedenheit auch, dir zu glauben, was ihre Träume angeht, geschwächt hat und wo deswegen einfach auch diese Fähigkeit, mit göttlicher Vision und göttlichen Träumen voranzugehen, wie zurückgegangen ist, Herr. Herr, ich breche das und in dem Namen Jesus danke ich dir, Heiliger Geist, dass du neu aufbrichst, Herr, in diesen Leben und in diesen Herzen. In dem Namen Jesus, wo Dinge da waren, aber sie sind irgendwie wieder ins Hintertreffen geraten, weil sie irgendwie scheinbar nicht ganz so schnell oder nicht so oder wie auch immer scheinbar sich nicht entwickelt haben. Da danke ich dir, Herr, dass du neu uns wirklich diese Entschiedenheit, auch diese Kühnheit ins Herz gibst, dir zu glauben. Weißt du, es braucht Kühnheit, Gott zu glauben für die Träume, die du hast. Amen. Als ich damals die 14 Knöpfe gesehen habe, da braucht es Kühnheit zu glauben, dass Gott es wirklich tun will. Als Abraham die vielen Sterne gesehen hat und gleichzeitig den Mutterleib der Sarah angeschaut hat, da braucht es Kühnheit, das zu glauben. Es wird immer Kühnheit brauchen, den Träumen Gottes für dein Leben zu glauben, sonst sind es gar keine göttlichen Träume. Wenn du die Träume Gottes für dein Leben menschlich aus eigener Kraft erfüllen könntest, dann wären es sicherlich keine göttlichen Träume. Dann brauchst du ja Gott nicht dazu. Das heißt, es wird immer diese Kühnheit des Glaubens bedürfen. Und so in dem Namen Jesus gehe ich gegen alles an, was diese Kühnheit schwächt in Söhnen und Töchtern Gottes, gegen jede Frustration, gegen jeden Unglauben, gegen jeden Zweifel, der sagen will, sollte Gott gesagt haben, in Jesu Namen. Und ich setze neu diese empfangsbereiten Herzen frei, Herr, deine göttlichen Träume zu empfangen. In Jesu Namen. Mit einem kindlichen, glaubensvollen Herzen, Herr. Halleluja. Danke, Heiliger Geist, dass du Träume, die vielleicht lang verschüttet waren, wieder neu aktivierst. Und danke, Herr, dass du gleichzeitig ganz neue Träume in dieser Zeit aufsprossen lässt, aufkommen lässt, aufblühen lässt, die du vor Grundlegung der Welt in deinem Buch hast, Herr. Herr, wir müssen nur immer tiefer gehen mit dir und dann stoßen wir auch immer tiefer in den Büchern für unser Leben. Halleluja. Und dann stellen wir fest, du hast immer noch mehr für uns. Du hast immer noch mehr für uns, als wir dachten. Du hast immer noch mehr für uns, als wir bisher wussten. Und ich danke dir aber, Herr, dass du uns den Geist der Offenbarung und der Erkenntnis deiner selbst gegeben hast, Herr, sodass wir diese Dinge erkennen dürfen. Danke, dass der Geist, der in uns ist, dein Heiliger Geist, ein Geist ist, der die Träume Gottes lebendig macht. Danke, dass diese Träume und Visionen für unser Leben für uns nicht ein Buch mit 7 Siegeln sind, Herr. Halleluja. Sondern ein geöffnetes Buch im Geist, weil wir von Neuem geboren sind und weil der Geist Jesu Christi in uns lebt und weil er beständig eigentlich nichts anderes tut, als diese Bestimmung in uns anzufachen und auf diese Bestimmung hinzuweisen in unserem Innersten, Herr. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, weißt du, manchmal Depressionen oder sonstige Bindungen auch in deiner Seele kommen so oft einfach ganz einfach davon, dass du nicht in dem Traum Gottes für dein Leben lebst bisher. Und je mehr du darin lebst, umso mehr verschwinden diese Dinge, diese negativen Dinge. Verstehst du? Weil wenn du mit Gott unterwegs bist und mit Gott träumst und mit Gott vorwärts gehst, dann gibt es keinen Raum mehr für Depression. Dann gibt es keinen Raum mehr für Frustration. Dann gibt es keinen Raum mehr für Bedrücktheit und Gedeckeltheit und Zweifel und was auch immer und Angst und sonst irgendetwas. Sondern bist du ja mit ihm unterwegs. Und er bewirkt in dir das Wollen und das Vollbringen. Halleluja. Und so danke ich dir, Heiliger Geist, dass du jeden Einzelnen von uns in diesem Geist des Glaubens aktivierst. Ganz neu in der nächsten Zeit, Herr. Heiliger Geist, komm auf jeden Einzelnen und fache diese Fähigkeit zu träumen ganz neu an. Fache diese Klarheit ganz neu an. Fache es konkret an, Heiliger Geist. Werde so konkret, wie du bei Abraham oder wie du bei Mose geworden bist. Werde so konkret, dass wir es auch mit unserer Seele verstehen können, Herr. So dass wir es umsetzen können in dieser Welt. Weil unser Verstand es auch erfassen kann und sagen kann, aha, das ist es. Das ist die Besitzurkunde. Das ist der Titel auf der Besitzurkunde. So sieht das Ganze aus. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du es konkret machst in unserem Herzen, Herr. In dem Namen Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Was machen wir? Das, was Habakuk 2, Vers 1 sagt, oder was er getan hat, was Habakuk getan hat, er sagt nämlich, auf meinen Posten, sag mal, auf meinen Posten will ich treten und auf den Wall mich stellen. Und will spähen, um zu sehen, was er mit mir reden wird. Amen. Die nächsten Tage fordere ich dich heraus, zu spähen. Amen. Zu spähen und zu sehen, was er mit dir reden wird. Nächste Woche hier in der Schule, ich empfehle dir auch, wenn du irgendwo in der Nähe lebst hier, komm das nächste Mal live dazu, weil das nächste Mal möchte ich wirklich diese Fähigkeit konkret aktivieren und wir wollen etwas Zweites tun das nächste Mal, wir wollen sie nämlich die Dinge, die Gott uns konkret zeigt, auch aufschreiben, weil Habakuk 2 Vers 2 sagt nämlich, schreib das Gesicht auf und zwar deutlich auf die Tafeln, damit man es geläufig lesen kann. Amen. Das heißt, ich möchte, das ist meine Hausaufgabe, ganz einfach an dich für das nächste Mal, ich möchte, dass du das nächste Mal ein Büchlein mitbringst, nenn es dein Traumbuch, wenn du noch keins hast, besorg dir eins, wenn du schon eins hast, ich habe mal vor Jahren schon mal darüber gepredigt, auch bei uns hier in der Gemeinde, also haben wahrscheinlich manche noch ein Traumbuch, also bring das mit, dieses Traumbuch, und dann werde ich dich das nächste Mal anleiten, konkret Dinge in dieses Traumbuch hineinzuschreiben und wir werden uns konkret danach ausstrecken und du wirst konkret die Möglichkeit haben, auf Gott zu hören und Dinge da hineinzuschreiben. Das heißt natürlich nicht, dass du vorher nichts hören darfst. Und das heißt auch nicht, dass du nicht vor nächste Woche auch was aufschreiben darfst. Amen. Sondern die Hausaufgabe heißt spähen, sehen, was er reden wird und wenn er redet, schreib's auf. Amen. Aber das nächste Mal bring auf jeden Fall dein Buch mit, dein leeres oder schon teilweise gefülltes oder wie auch immer, auf jeden Fall so, dass noch ein bisschen Platz drin ist. Und dann werde ich dir einige konkrete Bereiche geben einfach und werde über einige konkrete Bereiche sprechen und das aktivieren, sodass du für diese Bereiche deines Lebens konkret hören kannst. Amen. Und ich weiß, seine Schafe hören seine Stimme. Das heißt, es gibt niemand, der nichts hört. Das gibt's gar nicht. Amen. Du bist geleitet vom Heiligen Geist, weil du von neuem geboren bist, also hörst du auch seine Stimme. Und er wird zu dir reden, so wie er zu Abraham geredet hat, so wie er zu Mose geredet hat, zu Josef, zu David, zu wem auch immer, zu Petrus, zu Paulus, so wird er zu dir reden. Amen. Weil du bist sein geliebtes Kind. Halleluja. An dir hat er Gefallen gefunden. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, der Geist des Herrn ist auf dir. Und er lehrt dich durch sein Wort. Er gibt dir Offenbarung. Er gibt dir Klarheit. Er zeigt dir, wozu er dich berufen hat. Er führt dich in deine Bestimmung. Ganz konkret. Und du nimmst es wahr. Auf welche Weise auch immer. Aber es kommt in dein Herz. Du erkennst es. Du siehst es. Du schreibst es auf. Und du lernst es im Glauben darauf zuzugehen. In dem Namen von Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Soweit für heute. Halleluja. Ich werde in den nächsten Stunden da dich auch konkret auch dann lehren, wie du tatsächlich auch auf die Dauer diese Träume kultivierst und auf die Dauer darauf zugehst. Aber wie gesagt, das nächste Mal werden wir diese Aktivierung machen. Also bring dein Büchlein mit. Wenn du, wie gesagt, hier irgendwo in der Nähe bist und es irgendwie möglich machen kannst, komm das nächste Mal live dazu, weil das macht es dir noch einfacher. Das heißt nicht, dass es nicht auch zu Hause am Video das natürlich auch empfangen kannst, aber wenn du die Möglichkeit hast, hier live dabei zu sein, einfach in dieser Atmosphäre, dann ist es definitiv von Vorteil. Preis den Herrn. Super. Okay. Und jetzt darfst du noch geben zum Schluss. Amen. Träumer geben. Warum? Weil Träumer säen. Sie sehen und sie säen. Darüber werde ich das nächste Mal auch noch, oder die nächsten Male auch noch ein bisschen was sagen. Abraham war nicht nur ein Seher, sondern er war auch ein Sämann. Er hat auch gesät. Ja, letzte Woche hast du es gehört von Pastor Manfred. Ja, Abraham war ein Sämann. Er hat zum Beispiel den Zehnten gesät. Er hat Saatkörner gesät in das Land, das Gott ihm gezeigt hat und so weiter. Also, Träumer säen. Frag den Heiligen Geist, was du heute Abend säen sollst. Und wenn du eine Verpflichtungserklärung möchtest, streck einfach deine Hand aus. Und wenn du säst, dann wirst du auch sehen. Wer sät, wird sehen. Ist gut, das kann ein Schwabe nicht sagen, so ein Satz. Ne? Da muss er sich schon sehr anstrengen. Der Schwabe sagt, wer sät, der wird sehen. Aber du säst und du wirst sehen. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Herr, wir denken groß. Wir denken groß. Weißt du, große Vision haben ist der biblische Weg. Amen. Und es ist auch immer die Frage, weißt du, auch wenn du säst, ist immer die Frage, was siehst du? Ja? Wenn du groß siehst, wirst du groß empfangen. Die groß sehen, werden groß empfangen. Gott hat mich immer über die Jahre immer wieder gestretcht, hat gesagt, sieh größer. Sieh größer. Am Anfang, weißt du, als wir mit dem Gemeindezentrum angefangen haben, habe ich gesagt, okay, ich sehe ein Zentrum für 1,5 Millionen Euro. Ich habe es gesehen. Im Geist, im Sichtbaren gab es es nur leider nicht. Und dann hat Gott gesagt, hey, sieh mehr, sieh größer, was die Summe angeht, sieh größer. Und er hat mich immer weiter da reingelockt, hat mich immer mehr aufs Wasser rausgelockt und hat gesagt, okay, irgendwann habe ich gesagt, okay, gut, 2 Millionen, das kann ich auch noch sehen. Dann, okay, 2,5, naja gut, jetzt wird es langsam eng, na, kann ich noch sehen. Und so hat er mich immer weiter gestretcht und irgendwann mal gesagt, hey, du kannst auch 5 Millionen sehen. Genau. Preis den Herrn. Und das, was wir sehen im Geist, werden wir sehen im Natürlichen. Strecke deine, wie heißt es, mache deine Zeltpflöcke weit, spanne deine Seile weit aus, mach sie lang. Amen. Lange Seile, weit ausgespannte Zeltdecken. Große Träume, spare nicht, ja, Amen, spare nicht, Halleluja, da haben wir es. Spare nicht. Verlängere die Seile. Amen. Denn du wirst dich nach rechts und links ausbreiten. Halleluja. Und du wirst das Land in Besitz nehmen. Alles, was du siehst, wirst du in Besitz nehmen. Was du nicht siehst, wirst du letztendlich auch nicht in Besitz nehmen. Weißt du, wenn du zu deinen Lebzeiten Dinge siehst im Geist und du wirst sie vielleicht nicht mehr sehen im Natürlichen, kannst du trotzdem davon ausgehen, dass Gott mit der Vision weitergeht. Paulus hat gesehen, dass er in Spanien war. Wahrscheinlich kam er nie nach Spanien, historisch gesehen. Trotzdem war es kein Fehler, es zu sehen im Geist. Besser du siehst mehr als das, was du erreicht, als du siehst weniger als das, was du erreichen kannst. Amen. Jemand hat mal gesagt, wenn du auf den Berg kommen willst, musst du auf den Mond zielen. Amen. Das heißt, die Gefahr, zu klein zu denken, ist viel größer als die Gefahr, zu groß zu denken. Zu groß zu denken, das ist eigentlich gar kein Problem. Das gibt es eigentlich gar nicht. Du kannst gar nicht zu groß denken, weil Gott unendlich ist. Also zu groß denken, du hast jetzt am Sonntag hast gehört von Irina, wie groß das Universum ist. Ja? Also 100 Milliarden Sonnen pro Galaxie und dann 100 Milliarden Galaxien und 95 Milliarden Lichtjahre mal 9,6 Billionen Kilometer und so weiter. Also das ist unendlich, verstehst du? Also du kannst Gott nur limitieren in deinem Denken, du kannst ihn nie zu groß machen. Amen. Und damit auch die Möglichkeiten in deinem Leben. Du kannst sie nur limitieren, aber nie zu groß machen. Das heißt, es ist sicherlich keine Sünde, zu groß zu träumen, in Anführungszeichen. Amen. Aber mit Sicherheit ist es eher eine Zielverfehlung, zu klein zu träumen. Preis den Herrn. Also, sag zu deinem Nachbarn, du träumst groß. Du zielst auf den Mond. Und du wirst mindestens den Berg treffen. Gott hat Großes mit dir vor. Über die Maßen mehr, als du überhaupt erbitten oder erdenken kannst. Also denke so groß du kannst. Und Gott wird einfach noch mehr tun. In Jesu Namen. Amen. Amen. Den besten Abend. Komm gut nach Hause. Spätestens bis Sonntag hier oder Samstag in Nürnberg. Die beste Zeit. Halleluja. Träumt schön. Das passt doch jetzt gut, ne? Träumt schön. Ob schlafend oder wachend, aber träumt schön.